herzlich willkommen zum Uncast Episode 255. Meisterhafte Zukunft. Tja, was ist los gewesen letzte Woche, ja? War da was Besonderes? Da war doch irgendwas, oder? Da war doch was. Ja, genau, die Google I.O. Ach ja, hätte ich ja fast vergessen. Ach, Quatsch, ne? Niemals, Leute, niemals. Die Google I.O. 2015, ich habe ja nicht viel erwartet davon. Und ich meine, es sind keine jetzt bahnbrechende Sachen passiert. Also nein, es wurde kein neues Nexus-Gerät gezeigt. Ja, es wurde kein, was weiß ich, neues Tablet gezeigt, irgendwas, ja, hardwaremäßig, nein, nix. Aber es waren trotzdem einige interessante Sachen und da gab es auch ein paar Überraschungen. Ja, klar, viele haben natürlich aufs Google Fotos gewartet, was hat's damit auf sich gehabt. Aber es waren noch so ein paar andere Sachen interessant. Ja. Ich fange einfach mal an, ja, und hol mir hier mal meine, Moment, gucken wir mal, ja genau, hier, ich hole mal gerade das Video hier raus zu der Google I.O., damit ich mal so ein bisschen Schritt für Schritt eben durchgehen kann. Ja, also die Statistiken, die mal wieder gezeigt wurden, waren schon recht interessant, vor allem das Bild mit der Weltkarte, wo und wie Android benutzt wird, und das war recht eindrucksvoll, ja, diese Datenvisualisierung. Das Tool müssten die mal veröffentlichen, ja, das wäre nicht schlecht. Nun, es war natürlich abzusehen, dass Android M, ja, zumindest mal gezeigt wird, vorgestellt wird, ja, das durfte man natürlich ganz klar erwarten. Und so ist es denn eben auch passiert, dass hier von wie heißt der nochmal, Dave, ach Gott, warum kann ich mit dem seinen Namen nicht merken? Naja, das ist eigentlich ziemlich wichtig, ja. Also dieser Sundar Pichai, ja, der heimliche Chef Googles, ja, der hat jedenfalls die Intro-Rede gehalten, und dann kam eben dieser David irgendwas. Ach, ist das echt schlimm, ne? Ja. Also, ich müsste dann nochmal Hausaufgaben machen, ne? Dave Berg, um Himmels Willen, Entschuldigung, Vice President of Engineering. Ja, der kam dann auf die Bühne und hat einiges gezeigt. Wie ich auch erwartet habe, gab's dort keine bahnbrechenden Neuerungen, was Optik und so weiter betrifft. Das habe ich ja schon gesagt. Wartungsupdate, und so war's dann auch. Aber es gab ein paar interessante Sachen, zum Beispiel bei den App-Permissions. Ja, viele wollten ja diese Apps-Permission haben. Das heißt, selbstständig entscheiden, das darf die App und das darf die App nicht. Ich bin nach wie vor äußerst skeptisch, weil es zu sehr vielen Verwirrungen führen wird bei den Leuten, die eben jetzt nicht so technisch versiert sind. Aber vielleicht auch zu ein bisschen Frust bei den Leuten, die es selbst wissen, was da los ist, aber eben zum Beispiel bestimmte Funktionen nicht freigeben wollen, bestimmte Permissions, und dann aber eine App haben, die eben nur noch mehr schlecht als recht läuft. Ja. Das werden wir sehen, und ich weiß nicht, ob das Gesamtbild von Android verbessert oder nicht. Das wird sich schon zeigen. Auf jeden Fall werden die App-Permissions auch vereinfacht. Es gibt nur noch Locations, Kamera, Mikrofon, Kontakte, Phone, SMS, Kalender und Sensoren. Ja, und was anderes gibt es da nicht mehr. Keine andere Unterscheidung mehr. Und der Benutzer wird dann gefragt beim Benutzen der App, wenn also diese Funktion diese Permissions einfordert, erst dann wird er gefragt, darf das die App oder darf das die App nicht. Ja, ein Klick, und der merkt sich das für diese App. Ja, Wenn man das dann nachträglich ändern will, hat man natürlich die Möglichkeit, in den Einstellungen bei Android M das dann auch fallweise wieder zu ändern, auch nach Art der dieser Rechtevergabe. Also das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt sehen will, welche App hat denn oder welche Apps haben denn alles Zugriff auf das Mikrofon, und dann kann man das dort in dieser Liste einfach ein- und ausschalten. Schön also gemacht, diese Lösung. Man wird halt jetzt erstmal das erste Mal genervt beim Benutzen der App. Aber ich finde es ganz okay. Nur wie gesagt, was passiert, wenn der Benutzer sagt, nein, was, Standort, nein, niemals. Ja, so, und dann ist es aber eine App, die braucht eben mal einen Standort. Oder wichtige Funktionen dieser App braucht einen Standort. Ja, dann funktioniert diese App einfach nicht richtig. Und da ist dann eben wieder der Entwickler gefragt. Das wurde auch angedeutet dann in der Session, die nach der Keynote kam, dass eben der Programmierer dafür Sorge tragen muss, dass dann eine entsprechende Meldung kommt. Zum Beispiel ist es ja vollkommen sinnlos, wenn man jetzt ein Navigationsprogramm hat und erlaubt dieser App nicht das GPS zu benutzen. Ja, dann muss da zumindest mal ein Hinweis kommen, dass die App nicht funktioniert. Boom, Ende. Dann drehen die Leute durch, gibt eine 1-Sterne-Bewertung im Market, im Play Store, und das war's. Aber zumindest mal weiß man dann, dass die nicht funktioniert. Ja, das ist eben ein kleines Problem. Gut, App Permissions, eine Sache, die da interessant war, auf jeden Fall, ganz klar. Was gab's noch? Ja, die Google Custom Chrome Tabs, die schenke ich mir jetzt einfach mal, ja, weil das wohl ja jetzt nicht so die extreme Sache ist da. Also ich glaube nicht, dass das jetzt weltbewegend ist. Ja, also man kann jetzt hier Applinks übrigens, ja, das war auch so sowas. Man hat zum Beispiel eine App, die, sagen wir mal VLC von mir aus, ja. Und jetzt öffnet man eine Datei und jetzt hat man aber mehrere Programme, die da drauf sind, wo auf dieses zugreifen kann, ja. Oder nee, ich bleib mal beim Webbeispiel, ja. So wie die es hier auch in der Keynote gemacht haben, weil da gibt es sicherlich noch andere Reglementierungen. Da ist zum Beispiel ein Link, ein Weblink, der jetzt auf einen Tweet zeigt, ja, und dann drückt man dann drauf und dann wird man gefragt, ja, mit Twitter öffnen, mit der App Twitter oder eben mit dem Webbrowser, und das ist ganz schlecht eben für den Benutzer, und da kann man dann eben sagen, ja gut, hier wird jetzt automatisch geschaut auf einem Google-Server, der Trusted Link sozusagen, ja, und dann entscheidet das Handy quasi selbst, was jetzt geöffnet wird. Das ist für so eine Google, also eine User Experience ist es ganz gut. Allerdings bin ich dann noch äußerst skeptisch, denn ich habe vielleicht eine andere Vorstellung, was für eine App geöffnet werden soll. Und dann muss man mal schauen, wie das möglich ist, dass das dann auch funktioniert. Hoffentlich haben die daran gedacht. Denke aber schon. So, ja, dann das MPay, das schenke ich mir mal komplett. Der Pay Service, ja. Von Google jetzt war ja klar, dass da was kommt, was wieder eben ablöst, dieses Wallet. Und das heißt jetzt Android Pay. Aber das wird bei uns natürlich erstmal so nicht aktiviert sein. Das wird bei uns erstmal so nicht kommen. Da ist auch die Nachfrage, glaube ich, bei uns ziemlich gering. Und ja. Fingerabdruckscanner Unterstützung nativ ist ebenfalls vorhanden, keine große Sache. Ich kann von der Nutzung im Moment nur abraten, weil nicht klar ist, wie und wo der Fingerabdruck bzw. die Hashwerte gespeichert werden. Ich wäre äußerst skeptisch bei allem, was mit Fingerabdruck zu tun hat. Das kennt ihr ja schon, denn ja, damit kann man schon, sagen wir mal, essentielle Sachen anstellen, ja. Also, ne? Gut ist es natürlich für das Einloggen und Bezahlen und so weiter. Das geht dann alles über den Fingerabdruck. Und da muss man also nichts mehr groß eingeben an Passwörter, was natürlich in einem Geschäft oder wenn man eben unterwegs ist, dann doch interessant ist. Das ist auch wieder so eine Sache, ja. Interessant ist diese Verbesserungen bei dem Energieverbrauch. Da kriegt Android eine neue Funktion, die nennt sich Doze. Ja. Das könnte man so wie Dösen übersetzen. Also wenn das Handy dann eine Zeit lang nicht genutzt wird, dann schaltet das in einen Standby-Modus sozusagen, also einen tiefen Standby-Modus, wo zwar noch eher so Push-Messages ankommen, aber ansonsten die Apps runtergefahren werden, ja, dass das richtig gestoppt werden. Und damit wird natürlich wesentlich weniger Strom verbraucht. Das wird sich bemerkbar machen. Also wenn ich mir so die Apps angucke, die so im Hintergrund laufen permanent, ja, und alle Entwickler sagen, ja, unsere App braucht im Hintergrund nicht viel, ja. Ja, aber wenn man dann eben mal so 5, 6, ja, vielleicht auch 10 Apps hat, die eben im Hintergrund laufen, dann summiert sich das eben doch ganz schnell, so dass es eben doch was macht. Und hier kommt eben dann Doze zum Einsatz und friert quasi diese ganzen Apps, die im Hintergrund laufen, einfach ein, ja, bis auf ein paar wenige Aufnahmen. Und deswegen wird so hier die Versprechung, die doppelte Akkulaufzeit gewonnen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen vollmundig, ja. Aber es kann durchaus so sein, wenn der Strombedarf eben auf diesen Apps beruht. Ja. Aber wie gesagt, Nachrichten im Hintergrund, wie Hangouts-Nachrichten und so weiter, die laufen weiter ganz normal. Die kriegt man also auch. Das ist natürlich ja wichtig. Und das war ja genau dasselbe Problem, genau das ganze Problem. Man konnte ja das Handy nicht ganz runterfahren. Weil ja, dann wäre man ja nicht erreichbar. So ist man erreichbar, aber alles, was sonst nicht benötigt wird, wird runtergefahren. Und native Unterstützung für USB-C ist ebenfalls mit dabei, was natürlich jetzt fraglich ist, was macht denn Google alles hier in Android M mit dem USB-C? Da wäre ja noch alles Mögliche machbar mit dem Teil. Es ist ja auch für Videoübertragung zum Beispiel geeignet, das USB-C. Hier ging es jetzt hauptsächlich mal ums Laden, weil natürlich über USB-C wesentlich mehr Strom kommen kann und dann der Akku auch entsprechend, wenn geeignet, viel, viel schneller aufgeladen werden kann. Also Super Quick Charging, ja, über USB-C wird schon mal standardmäßig unterstützt. Es sind noch wesentlich mehr Änderungen natürlich hier vorhanden in diesem Android M. Die Developer Preview, die hier gezeigt wurde, ist sogar schon verfügbar, kann man also herunterladen. Einiges ist für die normalen Benutzer nur minimal. Interessant wäre vielleicht das Direct Share, was da noch möglich ist. Wo man also zum Beispiel jetzt aus verschiedenen Apps direkt an bestimmte Personen sharen kann. Und das ist eine weitere, tiefere Integration übrigens von Google Plus da. Ja. Für die, die denken, Google Plus wäre tot nach der I.O. Falsch. Es wird noch tiefer ins Betriebssystem integriert. Ja. Aber die Volume Controls werden wieder verbessert und. Also sehr schön, gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann gab es ein großes Kapitel natürlich über Android Wear, das mich jetzt persönlich jetzt nicht so interessiert hat, aber auf jeden Fall wird noch einiges kommen in Richtung Android Wear. Da darf man gespannt sein. Ja, und dann kam natürlich das, auf was die Leute schon im Vorfeld, wohl so kam es mir zumindest vor, am meisten gewartet haben, neben einem Android M, das war Google Fotos. Ja. Was wurde nicht alles geschrieben und auch im Nachhinein wird immer noch Mumpitz geschrieben. Ja. Dabei steht natürlich im Mittelpunkt die Herauslösung von Google Fotos aus Google Plus. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht mehr zu sagen, das habe ich schon des Öfteren getan, was die Medien da denken, was jetzt eben das für Google Plus bedeutet. Wer sich Google Fotos angesehen hat, der weiß, gar nichts bedeutet das für Google Plus. Ja. Sehr wohl aber für Google Fotos. Ja. Also Google Fotos ist nach wie vor voll und ganz integriert in Google Plus. Ja. Aber es ist eine eigenständige App, die eigenständig aufgerufen werden muss. Ja. Und damit ist es eben auch verfügbar für Leute, die keinen Google Plus Account haben oder haben wollen. Ja. Und da gibt es nämlich noch einige Funktionen dazu, die sehr, sehr interessant sind. Die basieren nämlich auf dem Prinzip, einen Link zu einem Album zu sharen. Und das ist neu. Jetzt kann man nicht nur bei Google Plus, bei Google Fotos, jetzt also zu Google Plus teilen, sondern eben auch zu Twitter und Facebook. Und man bekommt auch einen Shareable Link angeboten, also einen teilbaren Link. Und wer diesen Link hat, der kann das Album oder das Foto aufrufen, auf den der Link lautet. Faszinierend. Und das bedeutet, dass man jedem über Google Fotos eben die Fotos sharen kann, direkt. Er klickt auf den Link und bekommt dann das Album oder das Foto angezeigt. Und damit ist natürlich eine wahnsinnig gute Möglichkeit geboten für alle, die eben Google Fotos nutzen, dass da dann auch alles berücksichtigt werden kann. Blogs und alle Social Networks und so weiter. Also ein Link, mit dem man einfach drauf zugreifen kann. Ja. Klar ist, wer den Link hat, kann das Foto auch sehen. Es gibt keine Zugangsbeschränkung, es gibt keine kein Login oder sonst irgendwas. Jeder kann auch komplett ohne Google Account dieses Foto angucken. Aber das ist ja genau das, was viele wollen, dass man eben jemanden ein Foto schicken kann, auch wenn der überhaupt nichts mit Google zu tun haben will. Ja. Und dann kann der ein anonymes Tab öffnen und dort dann den Link eingeben, dann sieht er eben dieses Foto. Sehr schön gemacht, diese Lösung. Aber eben aufpassen mit den Links. Die Links, die werden in einer Shared Links Liste allerdings verwaltet. Und man kann diesen Link auch wieder deaktivieren. Ja, das heißt, das kann zwar noch zu einigem Chaos führen, wenn man da nicht aufpasst, aber man hat immerhin die Kontrolle. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden einen Link rausgibt, man hört irgendwie, okay, der gibt den Link weiter oder so, ja, dann kann man zumindest mal diesen Original-Link deaktivieren. Natürlich, wenn jemand die Fotos schon heruntergeladen hat, ist natürlich vorbei, das ist ganz klar. Aber trotzdem kann man wieder diesen Link deaktivieren. Dann gibt's noch eine Sache. Ihr seht, ich bin momentan bei der positiven Seite von Google Fotos. Zu der negativen komme ich noch. Dann auch schön ist, wenn jetzt jemand ein Google Fotos Album shared und man ist eingeloggt mit seinem Account. Man hat ja immer das Problem, dass zum Beispiel zwei Leute gehen auf eine Caching-Tour, jeder lädt seine Bilder, die er gemacht hat, hoch und so. Jetzt will man alles zusammen aber in einem Album haben. Ne? Und was macht man dann? Man lädt die Fotos von dem anderen runter, manchmal auch 1:1, also das heißt jedes Bild einzeln, speichert es dann ab, lädt es wieder ins eigene Album hoch und dann hat man eben das komplette Album. Das braucht man jetzt nicht mehr. Es gibt ein kleines Icon oben, wenn man eingeloggt ist und man ein Album geteilt bekommt. Da klickt man dann drauf und schwupp sind die Bilder einfach in dem eigenen Album drin. Auf dem eigenen Fotospace. Zack. Einfach so per Knopfdruck. Es wird nichts downgeloadet, nichts abgeloadet. Es werden einfach die Daten oder die Links zu denen einfach nur verschoben. Ja, man kann sich das vorstellen wie so eine virtuelle Festplatte. Und dann hat man das auf seinem Verzeichnis, in seinem Verzeichnis drin und fertig. Das geht ruckzuck. Und somit kann man dann endlich die Bilder mal ohne große Probleme zusammenfassen. Sehr schön. Ja. Voraussetzung ist natürlich, dass beide die Bilder per Google Fotos dann hochladen und nicht etwa per Google Plus Fotos. Es ist nämlich noch so eine Sache. Google Plus Fotos und Google Fotos gibt's jetzt parallel im Moment zueinander und ich sehe das momentan als ein komplettes Chaos, weil wenn ich jetzt die Fotos auf der Google Plus Oberfläche hochlade, also ich mache jetzt ein Posting, ja, und lade dort jetzt und veröffentliche dort ein Foto, ja, dann bin ich eben nicht bei dem Google Fotos, ja, sondern ich bin bei Google Plus Fotos und da lädt es komplett anders da hoch. Ob das dann, komme ich auch gleich noch dazu, jetzt dann berechnet wird, dieser Speicherverbrauch oder nicht, ist auch wieder unklar, wenn man das bei Google Plus Fotos hochlädt. Also es gibt momentan zwei Dienste, die parallel funktionieren, beziehungsweise na, die Dienste sind die gleichen, aber die Upload-Wege, das sind verschiedene. Entsprechend werden die dann auch anders da gezeigt in den in diesen Postings. Ja. Also es ist schon etwas ja komisch, ja, sage ich mal komisch. Es ist nicht wirklich klar jetzt, muss man auch sagen. Es ist nicht wirklich klar. Es ist ein riesiges Chaos im Moment, muss man ganz klar sagen. Und ich hoffe, das wird noch geändert. Entweder Google Plus Fotos oder Google Fotos, aber beide Dienste jetzt zusammen, das geht einfach nicht. Ja. Aber, wo ist denn überhaupt das Problem? Warum braucht man denn das Google Plus Fotos noch? Tja, also zumindest wenn ein vernünftiger Editor haben will, der sollte das Google Plus Fotos noch nicht ganz abschreiben. Weil der Editor von Google Fotos ist, naja, sehr rudimentär. Also da kann man wirklich nur wenig machen. Und da bin ich ziemlich enttäuscht. Auf Mobile kann ich mir ja noch vorstellen, dass Google da gern haben möchte, dass man jetzt gefälligst die Snapseed-App herunterladen soll. Ja, wobei das natürlich wieder mehr Speicher, auch da komme ich gleich nochmal dazu, Verbrauch. Aber auf der Web-Oberfläche, da ist es genauso. Ja, Google Fotos geht ja auch auf dem Web. Und da ist der Editor weg. Ja, also ich meine, es ist zwar noch ein Editor da, aber das ist kaum der Rede wert. Außerdem gibt es da offenbar noch Schwierigkeiten mit dem Auto Enhance. Das ist offenbar abgeschaltet. Und ich sehe ja auch keine Funktion, wie man die automatisch wieder aktivieren kann. Für Bilder, die man hochlädt. Man muss also, wenn man die geniale Bildverbesserung von Google Fotos haben möchte, muss man jedes Bild einzeln, also zumindest mal die hochgeladenen Fotos dann aufrufen und hier dann wählen, dass man die gerne verbessert hätte. Ja, nicht gut, gar nicht gut, sag ich mal. Was soll denn das? Also da ist noch ein bisschen was schief gelaufen, würde ich mal sagen. Aber nun ja. Gut, man kann wohl am Anfang noch nicht alles haben. Ich hoffe, Google arbeitet da noch dran, weil hier ist natürlich jetzt von der Seite her das Google Fotos auf dem Web deutlich schlechter. Deutlich schlechter. Auf dem Mobilgerät ist es wieder was anderes. Da hat man ganz tolle Funktionen. Jetzt Pinch und Zoom auch in der Timeline, ja, so dass man quasi mit zweimal rauszoomen kann man alle Fotos wunderbar sehen nach Datum geordnet und kann dann also Jahre, Monate, Wochen, Tage, je nachdem wie man eben mit dem Pinch und Zoom reinzoomt. Ja, wunderbar. Ich finde das gut gelöst und Google Fotos ist einfach das einfache Werkzeug für Leute, die ihre Bilder verwalten wollen, ohne dass sie irgendetwas tun müssen. Genau. Einfach hochladen, fertig. Boom. Alles andere macht Google Fotos. Kollektionen zum Beispiel, ja. Die Suche ist so mächtig, dass man auch nichts mehr in Alben reinstecken muss, quasi. Man kann das zwar machen, man muss es aber nicht. Ja, es wird angeboten, aber man muss es nicht machen. Die Suche alleine ist schon phänomenal. Wenn man auf Suche klickt, dann kommt schon Suche nach Plätze, nach Dinge und so weiter und so weiter. Ich habe zum Beispiel einige Katzenbilder in meiner Sammlung. Ja, und Da brauche ich nur Search anzuklicken und schon sehe ich hier als Dinge Katzen. Ja, ich gehe hier einfach nur auf das Suchfeld. Ja, dann kann ich zwar oben was eintippen, aber unten erscheint schon Places und Things und Types. Ja, und da zum Beispiel unter Things ist Forest, Mountains, Cats, Sky, Birds, Cars und so weiter drin. Also alles, was ich so in meiner Sammlung habe. Man kann auch auf mehr klicken, dann gibt es entsprechend noch mehr. Auch die Orte sind da aufgeführt. Ja, und unabhängig von der Zeit dann übrigens auch, ja, wo ich dann eben gerade war, das wird hier berücksichtigt. Und ich finde, das ist durchaus eine ganz, ganz schöne Geschichte und es macht riesig Spaß, hier die Fotos so einfach hochzuladen, zu benutzen. Ich denke, das ist auch eben das, was Google mit dieser Foto-App machen will. Es ist nicht für die Profis, sondern es ist für die Leute, die einfach die Schnauze voll haben, Tage zu verbringen, ihre Fotos zu ordnen, zu sortieren, hochzuladen, und so weiter und so weiter. Wer schon mal von einem längeren Urlaub zurückgekommen ist und hunderte, vielleicht tausende von Fotos hat, der weiß, was das bedeutet. Ja. Hier hochladen, zack. Und das war's. Ja, es ist irre. Und natürlich wird auch hier über den Assistent, wenn man das wünscht, dann auch automatisch wieder diese Storybooks erstellt. Die Auto-Awesome, die werden noch hier gemacht. Nur das Auto-Enhance ist weg und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Also das Licht und Schatten gleichermaßen. Ja. Besonders ärgerlich finde ich natürlich, dass man, wenn man das tut, ist es genauso, wie ich es gesagt habe. Ja. Finde ich schade, dass ich da wieder richtig gelegen habe. Ja. Aber wie sage ich immer gern, wie sage ich immer gern, ich habe es ja gleich gesagt. Ja. Ich habe es ja gleich gesagt. Die Prophezeiung im Ancast war dann recht, war da richtig. Google Plus App hat die Foto-App nach wie vor integriert, ist riesig groß. Die Foto-App ist separat, auch nochmal riesig groß. Doppelter Speicherplatzbedarf, was Fotos betrifft. Ja, wunderbar, ganz toll, danke Google. Und wenn man dann noch die Editor-Funktion haben will, das ist nämlich so, kurz ausholen, wenn man die Foto-App installiert hat, dann sind die Foto-Funktionen von der Google Plus-App weg. Hat man die Foto-App gelöscht, sind die Google Plus Foto-App-Funktionen wieder da, inklusive der Editor. Hat man aber jetzt diese Foto-App, weil man das eben toll findet und man will die haben, und eben diese ganzen Vorteile, dann kann man eben an die Google Plus-App nicht mehr ran und auch nicht an den Editor. Also muss man noch Snapseed installieren, wenn man so zumindest mal einige Funktionen davon haben möchte. Snapseed war ja der bessere Editor als Google Plus Fotos, aber der Editor von Google Fotos jetzt, der ist also wirklich ganz, ganz schwach. Und wenn man dann die Funktion von Google Plus Fotos wieder haben will, muss man also Snapseed installieren. So. Und dann hat man eine riesige Installation, was vorher wenigstens noch eine einzige App war, nämlich Google Plus. Da muss Google noch was machen. Ich weiß, das ist vermutlich jetzt nur wegen der Übergangszeit so, aber die Foto-App muss dann auch tatsächlich aus Google Plus raus. Weil so viel Platz habe ich nicht auf meinem kostbaren App-Speicher, dass ich hier jetzt zusätzlich 200 MB Speicherplatz verbrate für die gleichen Funktionen, die ich vorher gehabt habe. Ja, das geht nicht sowas. Unmöglich. Also ihr seht, das ist nicht optimal gelöst. Naja. Gut. Also das war Google Fotos. Ich möchte da nicht weiter noch drauf rumreiten. Ich habe auch schon was in der Rios Wochensicht davon gesagt. Was gab's da noch? Auf jeden Fall war eine sehr interessante Geschichte bei, wie ich fand, Google Maps. Ja, Google Maps. Es war zwar vorgestellt worden wegen den Schwellenländern jetzt, wurde gezeigt eben, dass man zum Beispiel dort nicht immer Internetzugang hat, jetzt wie in den USA, ja, und so, aber auch bei uns gibt's ja einige Flecken, die nicht abgedeckt sind, ja. Und dann sind natürlich solche Sachen wie Google Maps, Turn-by-Turn Navigation nicht möglich. Ja. Und jetzt ist Google am Arbeiten, wird demnächst wohl auch erscheinen, ich hoffe dann auch nicht nur in den Schwellenländern, sondern auch weltweit, Google Maps offline. Ja, und zwar nicht nur jetzt wie jetzt, dass man sich so einen kleinen Bereich offline wählen kann und dann das war's, sondern richtig offline Google Maps Navigation, auch Turn by Turn ohne Internetverbindung. Und das hört sich doch sehr, sehr gut an, weil das ist jetzt als doch noch ein Problem, wenn man irgendwo ist und keinen Netzempfang hat, dann ist es eben nicht möglich, diese Google-Navigation zu benutzen. Das wird dann ein Ende haben und da freue ich mich schon drauf, Google Maps hier offline komplett nutzen zu können. Sehr schön. Ja, dann gab es natürlich auch wieder die für die Entwickler, natürlich ist das ist ja die Messe, die ist auch für Entwickler gedacht, ja, neue Entwicklertools und so. Dann kam auch wieder die Ellie auf die Bühne, ja, die hat noch ihren Beruf erwähnt. die hat noch einiges über Google Play gesagt, gezeigt und vor allem war da interessant, dass es jetzt ein Alterssystem gibt, ein Alterskontrollsystem, bei der man dann eben leichter Apps für Kinder und Jugendliche herausfinden kann, herausfiltern kann, und die dann auch zum Beispiel auf diese Art von Apps eben sperren, den Play Store. Also es macht es etwas familienfreundlicher, so wie das aussieht. Es gibt auch ein Icon dafür, um hier die Programme, dass man die sieht, wenn die also gekennzeichnet sind. Das dürfte viele freuen, vor allem die Jugendschützer natürlich. Ja. Weiß nicht, die Ellie muss in den 18er Bereich, das steht fest. Ja, okay, also das war dann auch eine Sache, was sehr, sehr interessant war. Es wurde auch noch etwas über das Projekt Brillo gesagt. Ja, das hat nichts mit einer Brille zu tun, sondern das war die Sache, ein Standard, dass Smart Home Geräte quasi miteinander kommunizieren können, also sozusagen eine Standardplattform, ja, die frei und offen ist, die also zur Verfügung steht für jeden Anbieter von Smart Home Geräten und dann können diese Geräte besser miteinander kommunizieren. Da kann man wirklich sich viel davon versprechen, aber im Moment ist da noch nicht viel spruchreif. Es hängt halt wie immer an den Herstellern bei diesen Smart Home Sachen. Ein leidiges Thema. Ich hätte es gern hier komplett alles automatisiert in der Wohnung, aber davon sind wir weit entfernt, weil eben die Hersteller sich nicht auf den Standard einigen können. Und da ist natürlich die Frage, ob die dann bereit sind, diese offene, freie Plattform zu nutzen oder ob die dann sagen, nee, das ist mir egal, ob offen oder frei, ich will meine Plattform haben und dann war's das eben. Ja, dann funktioniert das Gerät eben doch wieder nicht. So. Eigenständig sind manche Firmen auch, ja. Ich guck da mal auf Samsung mit den Smart TVs. Ja, wenn ich mir da die Apps anguck. Also ich weiß nicht, ob die da jetzt grundsätzlich was abgelehnt haben oder ob die Firmen einfach nur nicht programmieren wollen für die Samsung TV-Geräte. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall fehlt da einiges. Und ich bin da doch dann sehr enttäuscht. Und das gilt natürlich dann auch für die Smart Home Automatisierung, weil eben nichts zu nichts passt. Schade. Ja, Google Cardboard, das ist so etwas, das hat eine riesen Zeit bekommen auf dieser Keynote. Ich weiß nicht, was die da wollten. Also ich finde, das Cardboard ist zwar ganz nett, aber das haut mich jetzt nicht von den Socken. Aber Cardboard wird offenbar noch ein Riesending. Die haben Installationen gemacht hier über, also mit GoPro Kameras und das gipfelt dann in diesem Projekt Jump, wo man dann an entsprechenden Plätzen diese Teile aufstellt oder aufgestellt hat und dann eben diese Rundumfotos gemacht hat mit einem neuen Verfahren, die perfekt miteinander verbunden, so dass man dann also wirklich eine komplette Umgebung hat, die so ist, als ob man dort wäre. Ja, und das ist eine faszinierende Geschichte. Mit diesem Cardboard kann man sich dann dort eben noch perfekt darin bewegen sozusagen oder umdrehen zumindest mal und hat dann eben ein tolles Erlebnis, wenn man zum Beispiel einen Ort besuchen will, einen Aussichtspunkt beispielsweise, ja, und dort wurde eben schon so eine Aufnahme gemacht und dann kann man das so sehen, als ob man quasi dort wäre, ja. Gar nicht schlecht. Aber jetzt ist das nicht etwas, wo ich jetzt sage, boah, Revolution, ja, also da finde ich schon die Idee, was Google hat mit dem Google Fotos beispielsweise, viel, viel besser. Auch wenn es die Profis ein bisschen ärgern wird, weil es eben jetzt für die Profis heißt, sieht aus, als ob es weniger Kontrolle ist. In Wirklichkeit ist es aber halt eine Erleichterung für die normalen Benutzer und das macht das Ganze eben zum Werkzeug, ja. Ja, und das ist etwas, was man nicht unterschätzen soll. Das ist eigentlich die echte Revolution. Google macht gerade wieder die Technik zu Werkzeugen, ja. Und Google nimmt die Emotionen daraus. Ja, das hat man auch gemerkt bei Google Plus Fotos wurde ja alles so auf Emotionen gemacht, die tollsten Momente und hin und her und das war jetzt hier nur noch am Rande zu sehen und vielleicht hat das auch damit oder vielleicht zeigt es das auch das, dass eben jetzt Google diese Auto-Enhance-Funktion rausgenommen hat. Es geht jetzt eben nicht mehr darum, dass Google etwas selbst, ja, sagen wir mal, versucht etwas in den Vordergrund zu stellen, so wie zum Beispiel die Highlights. Ja, kein Wunder, dass die Highlights bei Google Plus Fotos niemand interessiert hat, weil da werden mir immer noch Sachen gezeigt, die sind schon uralt, die interessieren mich schon gar nicht mehr. Das soll Highlight sein. Ja, Foodporn wird mir da präsentiert als Highlight. Was soll das? Wie errechnet sich das, dass das ein Highlight ist? Also das haben die komplett rausgenommen und das zeigt eben, dass jetzt das ein einfaches Werkzeug werden soll, ohne große Emotionen, aber sehr, sehr nützlich für den Benutzer. Ja. Finde ich gar nicht mal so schlecht, weil irgendwie ist doch alles mittlerweile hier in dem Bereich zu stark ja, emotionalisiert, möchte ich fast sagen. Ja, gibt es das Wort überhaupt? Weiß nicht. Einfach zu gefühlsmäßig. Da spielt es schon eine Rolle, wie man etwas gemacht hat, ja, statt dass man es gemacht hat. Ja. Und da will offenbar Google auch weg. Übrigens, um noch eins draufzusetzen, was vielleicht viele stärker interessieren wird, Thema Kompression und Google Fotos. Der Hammer ist ja bei der Google Fotos Präsentation gewesen. Das, was ich auch schon flehentlich, ja, hier im Podcast öfters, im Netcast öfters gesagt habe, ja, Google, bitte, endlich, unlimited Photo Storage, ja, endlich den Anschluss wieder gewinnen an Firmen wie zum Beispiel Amazon oder Flickr, die ja 1 TB bieten. Das ist schon fast eben unlimited, ja, 1 TB. Aber Google, als ob die mich erhört haben es tatsächlich gemacht. Die Begrenzung von 2048 Pixel auf der längsten Seite ist ja schon lange nicht mal zeitgemäß gewesen. Heutzutage ist jeder Selfie nach besserer Auflösung. Ja. Und das hat offenbar Google jetzt tatsächlich verstanden und hat jetzt endlich das gemacht, worauf ich schon so lange gewartet habe. High-Quality-Fotos ab sofort ohne Speicherplatzbegrenzung, kostenlos für jeden. Boom. Super. Unlimited Storage für Fotos bis Fotos für bis zu 16 Megapixel. Ja, das ist noch in der jetzigen Zeit momentan vernünftig. Alle Fotos, die also nicht größer als 16 Megapixel sind, die werden gespeichert, ohne dass es angerechnet wird auf die auf diesen freien Speicher. Ja. Eine wunderbare Sache meiner Meinung nach. Die Magie, die da hinten dran steckt, ist der eigentliche, ist der Algorithmus, ja, der die Bilder nochmals komprimiert. Ganz genau. Es ist so, wer also seine Bilder in der Originalfassung speichern möchte, der muss nach wie vor Speicher haben. Sprich, wenn er dann eben mehr hat als das, was es kostenlos gibt, muss er eben dafür bezahlen und monatlich Google Storage kaufen. Wenn man aber die Bilder in diesem High-Quality-Modus übermittelt, bis 16 Megapixel, dann wird dieses Bild nochmals komprimiert. Ich möchte jetzt noch nicht so lang voran, weil ich bereite gerade einen Artikel vor, der wird die Woche noch erscheinen bei RiaCentral.info. Und nächsten Podcast, nächsten Netcast, nächsten Uncast werde ich dann darüber noch was sagen. Ja, dazu mit den Komprimierungsalgorithmen. Nur eins, so viel vorneweg. Ich habe schon einige Tests gemacht. Nutzt es. Ja, das hört sich so schlimm an, dass die Bilder, die ja eh schon komprimiert sind, im JPEG-Format nochmals komprimiert werden. Aber das ist, ich sag euch, das ist Magie. Ja. Die Unterschiede sind minimal. Ich mache noch eine Analyse davon, ihr werdet es dann noch sehen. Aber es ist einfach fantastisch und man kann diese Fotos bis 16 Megapixel auch tatsächlich was machen. Für RAW-Fetischisten, sage ich mal, also für Profis, die jetzt natürlich ihre RAW-Fotos irgendwie hier abspeichern wollen und so weiter, ist das nichts natürlich, ganz klar. Aber für wichtige Familienfotos ist das voll und ganz geeignet. So viel vorneweg. Könnt's also anschalten. High Quality Modus, absolut ausreichend für alle Art von Fotos. Außer ihr seid Profi-Fotografen. Und aber wie gesagt, hier, das werde ich nochmal in einem speziellen Teil dann nochmals genau erläutern, wie das ist mit dieser Komprimierung. Aber unbegrenzt Speicher, wie schön ist denn das? Endlich keine Sorgen mehr. Wunderbar. Das habe ich mir gewünscht. Tja. Interessant auch, was bei dieser Keynote dann für die Leute am interessantesten war. Ich muss mich jetzt langsam mal ein bisschen beeilen. Ich habe jetzt so viel über die Keynote gesprochen. Haben noch so ein paar News auch. Aber also, was war am wichtigsten für die Leute? Google Now on Tap. Ja. Und das wird etwas sein bei Android M auch. Ja. Da muss ich auch nochmal separat was dazu sagen, aber nur so viel. Kontextbezogen in jeder App, die eben dort mitmacht, direkt mit einem Tastendruck Infos über den Kontext zum Beispiel herausfinden oder auch Fragen stellen zum Kontext. Gezeigt wurde zum Beispiel im Google Player, da läuft gerade Skrillex, ja, und dann wird auf diese Taste gedrückt, das Lied wird unterbrochen und Google Voice wird aktiviert und der sprach dann rein, what is his real name? Also das heißt, er sagt einfach nur, was ist sein richtiger Name? Ja, und das ist faszinierend für so ein Android-Gerät. Ja. Das heißt nämlich, in dem Moment muss das Android-Gerät Google Now sagen, okay, hier, der hört gerade Skrillex. Und wenn er jetzt sagt, was ist der Name von dem, dann bezieht sich das wahrscheinlich auf Skrillex. Und so macht dann auch die App, so gibt dann auch die App den richtigen Namen von Skrillex preis. Ja. Und das ist schon eine faszinierende Geschichte und es geht auch noch weiter und dann, es wird also im Kontext, egal ob Mail, Musik oder sonst irgendwas, in diesem Kontext, der das von dem, was auf dem Bildschirm angezeigt wird, wird dann dieses Google Now on Tap funktionieren. Ja, ich habe schon kritische Stimmen gehört, ja, Leo Laporte hat wieder auf die, wie sagt er immer so schön, dass das zu creepy wäre, ja, gedrückt auf diese Angstdrüse, ja, muss er auch seine Hörer bei Laune halten, ne? Aber ich sehe das eher als als faszinierende Möglichkeit, denn ja, eigentlich ist es ja nur das ausgewertet, was eh schon ausgewertet werden könnte jederzeit, wird dann zum Nutzen des Nutzers ausgewertet. Genau darum geht es ja auch bei Google Now. Ja. Es ist halt manchmal etwas, oder für Leute, die eben wenig technisches Verständnis haben, ist eben erschreckend, dass zum Beispiel jetzt, dass man sieht, der weiß ja, wo ich war. Um Himmels Willen, der weiß, wo ich war, überall mit dem Handy. Ja. Und ja, stimmt. Aber ob jetzt Google Now aktiviert ist oder nicht, der weiß trotzdem, wo man überall war. Und man kann nur keinen Nutzen daraus ziehen. Das ist das Problem. Ja. Naja, okay. Also Google Now on Tap war bei den Benutzern am interessantesten. Das fanden die Nutzer am interessantesten bei einer Umfrage hier von Android Central. Danach kam Android M, dann Google Fotos als drittwichtigstes Thema, übrigens gleich auf mit Android M. Und die neuen App-Permissions waren dann auf Platz 4 und Android Pay auf Platz 5. Ja. Weniger interessiert haben dann die Leute eben die Fingerprint-API, und auch Project Brillo war nicht ganz so interessant. Klar, da muss erst mal was kommen. Ja, die Beteuerung von Smart Home hier und Smart Home da haben wir schon tausendmal gehört und es gibt immer noch nichts Vernünftiges, Erschwingliches, was man auch wirklich nutzen kann. Ja, ganz einfach. Ja, und die Jump- und Cardboard-Improvements, die waren dann als Schlusslicht, ja, nur 1,49% haben sich dafür dann interessiert. Ja. Spricht mir aus der Seele. Naja, gut. So, dann komme ich jetzt mal einfach zu den News. Die gehen eigentlich auch fließend über. Ich habe schon gesagt, Play Store bietet nun spezielle Altersbeschränkungen. Das ist wichtig für viele, die eben da jetzt ja, auch ihre Kinder mal da an dieses Android da sich rantasten lassen. Bei uns ist hier sind die USK-Zeichen zu sehen jetzt. Diese Empfehlungen und man kann also jetzt auf einen Blick sehen, was los ist und dann hat man hier auch einen Parent Guide, wo das dann nochmal erklärt wird für die Eltern, weil die haben ja meistens weniger technisches Verständnis als die Kinder, die dran sitzen, also dass die wissen, was hier los ist. Und dann gibt es jetzt hier eine Rubrik Family und in dieser Family-Rubrik sind dann eben alle Apps drin, die eben für Kinder geeignet sind. Ja, also schön, da gibt's absolut nichts zu deuteln. Gut ist das allemal, warum auch nicht? Das schadet nicht, das hat nur guter Nutzen. So, Lenovo, die haben auch was gemacht. Tja, ganz ab von der Keynote haben die tatsächlich ein Smartphone mit Projektor vorgestellt. Ich glaube, sowas gab's zwar schon mal. Aber der soll jetzt mal funktionieren. Na, Spaß beiseite. Wenn der Projektor tatsächlich so funktioniert, wäre das natürlich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Vor allem wäre das für Leute wie mich interessant, die ja einen Bildschirm haben wollen. Der kann nicht groß genug sein, ja. Aber dann doch ein Handy haben, das man noch einstecken kann. Das große Bild kriegt man dann, wenn man das eben an eine Wand projiziert oder an eine weiße Fläche. Und zwar ein riesiges Bild. Ja. Auch interessant hinsichtlich dieser Projektion, dieser Projektor kann nicht nur genutzt werden, um den Bildschirminhalt auf die Wand zum Beispiel zu werfen, sondern auch um beispielsweise eine virtuelle Tastatur auf den Tisch einblenden zu lassen, auf der man dann tippen kann. Ja, und auch andere Touch-Bedienungen machen kann. Also quasi der Tisch wird zu einem Touchpad. Ja, fantastisch. Wie gesagt, es muss nur funktionieren. Wenn das funktioniert, wird es ein ernsthafter Kandidat und ein ganz, ganz tolles Gerät. Natürlich auch die technischen Daten müssen stimmen. Komischerweise geht es hier natürlich nur um den Projektor, aber die technischen Daten sind offenbar noch nicht bekannt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, sobald ich mehr weiß. Lenovo hat auch noch einen Lenovo Car Streaming Device gebracht. Bevor ihr jetzt denkt, es sei Android TV und so weiter, also das ist ein besserer Screen Mirror. Hat also damit mit der nichts zu tun. Dafür kostet nur $49. Dürfte also in direkter Konkurrenz mit dem Chromecast gehen. Basiert aber auf offene Technologien, ja, Open Source Technologien, was natürlich sehr sympathisch ist. Ja. Dennoch, kleine Warnung, es ist eben nur so ein besserer Screen-Monitor und da kann man eben nicht solche Dienste erwarten, wie jetzt auf dem Nexus Player oder auf dem Fire TV. Ja. Bevor ihr das dann vorher stand, wundert. Ja. Dann noch gute Nachrichten für die Leute, die Pebble Time bestellt haben. Die wird nämlich jetzt ausgeliefert nach und nach. Nicht alle kriegen die Pebble Time zur gleichen Zeit. Die Pebble Time Watch App, die ist schon vorhanden. Die könnt ihr angucken, oder zumindest ob es auf einem Gerät läuft. Die ist im Play Store aufgetaucht und damit ist es dann eben möglich, die Pebble Time anzusprechen, so wie es damals eben auch war mit der, oder wie es jetzt momentan auch ist mit der Pebble, der Original Pebble. Und ich finde es auch schön, dass die das so schnell gemacht haben mit der App. Und ja, ich bin mal gespannt, wenn die ersten Real-Life-Testberichte eintreffen, und zwar von den Einheiten, die also jetzt tatsächlich ausgeliefert werden, keine Testeinheiten mehr sind. Ja, da bin ich also auch mal gespannt. Die Pebble Time ist äußerst sympathisch und muss ich ganz klar sagen, ist auch auf meiner Einkaufsliste für nächstes Jahr. Mhm. Tja, 50 Milliarden Installationen aus dem Play Store. Das hat man auf der Google I.O. auch lesen dürfen. Ja, 50 Milliarden. Und zwar nicht seit Bestehen des Play Stores, sondern in den letzten 12 Monaten. 1 Milliarde aktive User. Und das zeigt die Dimensionen, in denen sich dieser Play Store bewegt. Ja, ich weiß, was jetzt wieder heißt, ja, aber der Umsatz, der wird ja da nicht deswegen generiert, weil es 50 Milliarden da das nutzen, ja, der ist ja bei der Konkurrenz viel höher. Weiß ich nicht, da gibt's auch Statistiken, die genau das Gegenteil sagen. Aber nehmen wir mal an, das sei so. Mich als User interessiert es einen feuchten Kehricht. Ja, mich interessiert zwar auch nicht unbedingt, dass es 50 Milliarden Installationen gegeben hat in den letzten 12 Monaten, aber eins zeigt es, wer präsent sein will, wer Kunden, wer Menschen erreichen möchte, der hat besser seine App im Play Store für Android. Sonst tut man nämlich einen Großteil der Nutzer ignorieren und aussperren. Und deswegen halte ich es auch für absolut unverzeihlich heutzutage, wenn man nicht mindestens die App gleichzeitig für iOS und Android rausbringt. Ja. Alles andere ist ein Schlag ins Gesicht für die Mehrheit der Benutzer. Umgekehrt muss ich ganz ehrlich sagen, bei dieser Masse an Menschen, dann wäre es verständlicher, wenn noch zuerst die Play Store Version kommt und dann die iOS Version. Aber umgekehrt ist vollkommen daneben und solche Firmen tun bei mir einfach nur noch unter den Begriff Fanboys fallen, weil sie offenbar nicht wirklich Sympathie hegen. Ja. Jetzt wird's schon wieder emotional, ich weiß, ja, aber auch vom marktpolitischen Gesichtspunkt her, wenn die meinen, es sei nicht hip genug, wenn die App gleichzeitig veröffentlichen, dann können die sich die App sonst wohin schmieren. Ganz einfach. So. Nvidia Shield Review. Einfach mal kurz erwähnt. Die Kollegen, glaube von Android Central, ja, haben hier das Nvidia Shield TV mal unter die Lupen genommen. Es gibt auch hier einen schönen Vergleich. Nvidia Shield, Razer Forge TV und der Nexus Player, ja, gegeneinander angetreten. Ich glaube, da war schon mal was im Ankast, aber jetzt ganz aktuell wieder, weil ja Android TV auch mal wieder ins Rampenlicht gerückt wurde. Ja, wurde kurz erwähnt zumindest. Ja, also prominent präsent war das jetzt auf der Keynote nicht unbedingt. Aber auf jeden Fall mal zu empfehlen, da reinzugucken. Ja, dann Asus stellt neue Zenpads vor. Die haben mir ausgesprochen gut gefallen. Das Zenpad S ist das Flaggschiff. Hat eine 2K Resolution IPS D Display und einen Quad-Core 64-Bit Intel Atom Z3580 Prozessor. Der wird auch schon im Zenfone 2 benutzt. 4 GB Hauptspeicher, ja. Asus hat's kapiert, dass man 64-Bit nur mit 4 GB richtig nutzen kann. Haha, habe ich das schon mal gesagt? Oh, so ein paar hundert Mal. Egal. 16 GB oder 32 GB interner Speicher nutzbar ist dann natürlich wieder mau. Also da hätten die schon ein bisschen mehr draufpacken können. Ja. Aber der große Knaller kommt jetzt noch. USB-C-Konnektor. Juhu, wie toll ist denn das? Ja. Das macht doch riesen Spaß. Das ZenPad S8.0, also ohne das S, ja, das gibt's dann auch mit einem Quad-Core-Prozessor Z3530, ja, also ein etwas kleinerer Prozessor, 64 GB. Da gibt's dann Modelle mit 2 GB oder 4 GB. Ja. Und 8 Megapixel Kamera hinten, 5 Megapixel Kamera vorne. Ich glaube, das zählt auch für das Modell S dann, wenn ich das richtig weiß. Ja, also ich denke, das zählt für beide. Die Preise sind leider nicht bekannt momentan, aber man darf bei Asus erwarten, dass die äußerst günstig sind, also dürfte ein Kampfpreis sein. Und damit ist natürlich auch wieder ein eine kleine Konkurrenz mehr aufgetaucht für die etablierten Großen. Und da muss ich jetzt auch mal schauen. Ich konnte leider noch nicht herausfinden, ob dieses Gerät überhaupt in einer LTE-Version bzw. 3G-Version ausgeliefert wird. Hier wird bei dieser Angabe hier nur von Wi-Fi gesprochen, dann fällt es natürlich auch, dass man mit dem Teil telefonieren könnte, wenn man mit dem Flaggschiff hier auch LTE nutzen kann und auch telefonieren kann. Das wäre dann natürlich eine Bravo-Sache und ein heißer Anwärter für mein nächstes Phone. Dann das Asus Selfie Phone möchte ich auch nochmal kurz erwähnen. Das hat Asus hier auch vorgestellt und mit einem 5,5 Zoll Display ausgestattet, ein Quad-Core ARM Cortex Prozessor, also Snapdragon 615 und die Zen UI ist drauf, wie übrigens auch bei einem Zen Pad, eine Adreno 405 GPU und das Display hat 1080p Auflösung, also mit 403 ppi bei dieser Größe. Die Kameras sind Dual 13 Megapixel. Ja, das heißt also sowohl Front-Facing als auch die Rear-Kamera sind beide 13 Megapixel ausgestattet mit einer Dual-LED. Die Frontkamera hat eine Brennweite von 2,2, also 24 mm Wide Angle und die Rear Kamera hat 28 mm mit Laser Autofokus, Super HDR, Low Light und ein Selfie Panorama. Wahnsinn, was ist denn das? Tja, also die Farben, ich lese die einfach mal kommentarlos vor, ja. Pure White, Chic Pink, Aqua Blue, Osmium Black, Sheer Gold, Clashia Grey und Glamour Red. Mehr sage ich dazu nicht. Ja, dann eigentlich Rant der Woche, aber ich habe nicht mehr viel Zeit jetzt. Ich habe schon irre gequatscht hier. Deswegen mache ich den Mini-Rant raus. Ja, also wie man eine App nicht programmiert. Ja, LibreOffice Viewer kriegt bei mir die Auszeichnung. Schlimmste App-Programmierung bisher. Die haben es geschafft, den LibreOffice Viewer, auf den viele warten, mit 220 MB nach der Installation auszustatten. Ich dachte schon, das ist doch ein Fehler, was da installiert wird. Ja, 50 MB hat es geheißen auf dem Play Store nach der Installation, ohne dass man was aufgerufen hat, 220 Megabyte. Die Edit-Funktionen, die sind nur experimentell, deswegen muss man sie auch speziell aktivieren. Horrormäßig. Noch nicht mal die Worterkennung der Tastatur funktioniert. Ja, so Swift-Key poppt zwar auf, aber es gibt keine Worterkennung. Ihr habt richtig gehört, keine Worterkennung. Man muss es wirklich so tippen. Ja, und unfassbar ist das. Da wurde alles von der Pike auf programmiert. Ich weiß nicht, ob die App irgendeine Android OS-Funktion benutzt. Ich weiß nicht, was die Programmierer da geritten hat, ob die gesagt haben, ja, wir wollen alles selbst mit unserer Software machen, ja, keine Routinen vom Betriebssystem ansprechen. Also ich weiß nicht genau, die haben das Rad neu erfunden, aber es eiert. Also ich weiß nicht, das ist Horror. Guidelines scheint ein Fremdwort zu sein, Android Guidelines. Entsprechend kann man natürlich dann auch von Material Design nur träumen. Ich weiß nicht, was die da für ein File Explorer zusammengeschustert haben, aber sowas haben wir noch nie gesehen. Ja. Katastrophe. Also das ist wirklich eine ganz, ganz miese Werbung für die Open Source Szene. Das ist nix, ganz einfach. Übrigens, wie man's, naja, nicht 100% richtig macht, ja, aber wie man zumindest mal eine App programmiert, die ein bisschen optimiert ist und die schnell ist. Das ist nämlich der LibreOffice Viewer auch nicht. Der ist grottenlangsam auf dem 8-Core-Gerät. Da schlafen einem die Füße ein. Der Office Documents Viewer ist schnell, flexibel, hat sogar noch einen PDF-Viewer eingebaut. Ja, zeigt alle LibreOffice-Dateien an. Hat 4,2 Megabyte nach der Installation. Herzlichen Glückwunsch, guter Programmierer. Ja, auch wenn da nicht alle Android Guidelines umgesetzt werden, ja, das muss man auch kritisieren. Aber zumindest mal hat es hat es mal den Anschein, als ob die App gut optimiert ist, ja, und schnell ist. Ganz im Gegensatz zum LibreOffice Viewer. Also das ist unfassbar. Ja. Unfassbar. Ja, dann noch zum Schluss ein Gerücht, oder was ist zum Schluss, als letzte Newsmeldung, ein Gerücht, neue Konsole von Nintendo, die soll auf Android-Basis sein, ja. Das, was ich auch schon hier orakelt habe, scheint sich langsam zu verdichten. Es bleibt weiterhin ein reines Gerücht, aber angeblich soll Nintendo die nächste Konsole auf Android OS basieren. Das wäre die logische Konsequenz aus dem Ganzen, was momentan so passiert in der Konsolenszene. Und damit könnte Nintendo sich wieder von der Konkurrenz mal wieder absetzen. Ja. Was das genau für ein Gerät sein wird, das ist natürlich eine ganz andere Frage wieder. Auch das, was es ja mal geheißen hat, dass es bald auch Nintendo-Software geben wird auf Android. Ja, das kann man dann auch nochmal neu überfragen, ja, wie das dann aussehen wird. Und natürlich bedeutet das Android-basiert nicht, dass da jetzt ein richtiges Android drauf ist, sondern es könnte eine stark abgeänderte Version, also ein Derivat von Android sein, wie zum Beispiel das Fire OS von Amazon. Ja. Also da wäre natürlich für Nintendo Tor und Tür offen, ob sie jetzt was Eigenes auf Android basiert machen, ja, oder das Original Android benutzen. Ja. Aber definitiv ist es so, dass es für die Entwickler dann sehr, sehr viel einfacher wäre, die Software von Android auf diese Konsole zu portieren, und das wäre ja für viele eine fantastische Erleichterung. Dann können wir auch wieder viele gute Software erwarten von Nintendo oder für die Nintendo-Konsole, denn das wird in Zukunft immer kritischer werden. So, die Community-Meldung, es hat sich glücklicherweise so ergeben, dass die Community nicht ganz so aktiv war, ist mir auch klar, Google I.O., ne? Super. Aber vom Matt Spike, da habe ich noch was, und zwar wegen WeTransfer nochmal. Da hat er gesagt in einer Mail, also dass es eben nicht unbedingt für sensible Daten geeignet ist. Ich meine, das hätte ich auch erwähnt. Auf jeden Fall, WeTransfer ist nicht für jetzt ganz sensible Daten geeignet. Ja. WeTransfer ist ein Dienst, wo man Files schicken kann. Zum Beispiel, wenn das zu groß ist für E-Mail, ja, dann hat man hier einen Link. Der Link hat einen Vorteil, der ist nur 2 Wochen gültig, danach wird das File gelöscht. Das ist eben gut, wenn man jetzt mal eine Datei verschicken will, aber sich dann keine Gedanken mehr machen muss, die wieder zu löschen, wegen Speicherplatz und bla bla bla. Überhaupt braucht man sich da keine Gedanken zu machen, weil da muss man noch nicht mal einen Account anlegen, ja. Und damit ist natürlich das etwas anonymer. Klar werden die Daten da auch mindestens mal die 2 Wochen speichern, definitiv. Vielleicht sogar noch länger. In einigen Ländern werden die das wohl auch müssen, ja. Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wo WeTransfer jetzt genau sitzt, ja. Aber je nachdem, wo die sitzen, müssen die das natürlich auch machen vom Gesetzgeber her. Und es ist natürlich auch so, dass hier ja ein Link verschickt wird. Ohne Anmeldung, ohne Login, ohne Account. Und damit auch jeder, der diesen Link hat, kann dann natürlich auch diese Datei herunterladen. Also ja, nicht für ganz sensible Dokumente oder sowas verwenden, außer ihr verschlüsselt diese Dokumente nochmal, dann ist es wurscht, ja, wenn ihr die zum Beispiel mit GBG verschlüsselt, dann könnt ihr die hier über diesen Link verschicken, wem ihr wollt, ja, nur derjenige, der eben euren den Schlüssel, den passenden hat, kann die dann entschlüsseln und somit ist es natürlich gut. Also dafür vielleicht eben GBG dann verwenden. Würde ich auch bei jedem anderen File-Dienst empfehlen, wenn man auf Nummer sicher gehen will. So, App der Woche, ja, ist ne so ein Running Game. Normalerweise kann ich mit diesen überhaupt gar nichts anfangen, so wie Temple Run, ja, kann ich gar nichts mit anfangen eigentlich. Aber diese App, die hat mich doch schon etwas positiv überrascht. Erstmal, ich bin ja so ein heimlicher Lara Croft Fan, ja, und es geht hier um Lara Croft Relic Run, nennt sich das. Ja. Super Name übrigens, Relic Run. Das ist so ein Game, allerdings nicht ganz ohne. Ich habe noch nicht mal das Tutorial geschafft, ohne abzustürzen. Ja. Also aufpassen. Es gibt hier sogar Schießeinlagen noch. Wahnsinn. Und die Grafik ist äußerst gut. Und, ja, also hört mal zu, liebe Office-Viewer-Programmierer, ja, LibreOffice-Programmierer, die ist super gut optimiert offenbar, denn die ist schnell, Wahnsinn, und läuft völlig flüssig. Und mit der Grafik nur 80 Megabyte in Größe zum Herunterladen, natürlich wird die auch hier größer, wenn man das installiert hat, klar. Aber es ist so richtig schön anzusehen und die nicht nur das Lara Croft Charaktermodell, sondern auch die Umgebung ist sehr, sehr schön gemacht. Es gibt immer wieder Überraschungen, Einlagen, wie gesagt, neu meiner Meinung nach Schießeinlagen zwischendrin, wo die auch rennt, etwas langsamer wird und man muss dann auf die Ziele schießen. Und ansonsten ist das Spiel ja wie üblich, ja, springen, ducken, rechts, links, man kann auch an Wände entlang rennen, das sieht ganz toll aus, ja, das ist man ja auch von Lara Croft Tomb Raider gewohnt, ne, und das Spiel kommt von Square Enix, ja, und jetzt wundert es einem dann vielleicht nicht mehr, dass es so schön anzusehen ist, ja, aber nicht nur das, im Verlauf des Spiels muss man auch mit Motorrädern und Quads fahren und so weiter. Es ist alles ganz toll, ja. Also Square Enix hat sich da durchaus ins Zeug gelegt, ja, und ein tolles Spiel auf die Beine gestellt, das selbst Leute begeistern kann, die jetzt nicht unbedingt mit diesen Running Games da was anfangen können. Ne? Aber ich finde es äußerst gut gelungen und deswegen auch App der Woche. Ja. Damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, dann bitte nur her damit. Google Plus Uncast oben in der Suche eingeben, schon findet ihr die Community, dort könnt ihr alles loswerden. Ja. Die ganzen Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com. Ja, sonst, ihr wisst es, landet ihr woanders. Ja. Und damit vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! and world.